die schwerwiegende Mitteilung des Oberkommandos der koreanischen Volksarmee. Die südkoreanische Armee beging mit dem unterschiedslosen Geschützfeuer auf das Schiff der Marine der koreanischen Volksarmee eine schwere militärische Provokation. Am 27. Mai feuerte die südkoreanische Armee auf dem südwestlichen Meer unserer Seite die 40mm Kalibermaschinenkanone auf das Verbindungsschiff der Marine der koreanischen Volksarmee ab, das in der regelmäßigen Dienstausführung war und verübte damit eine schwere militärische Provokation. Beim Tagesanbruch zwischen 5.53 Uhr und 7.20 Uhr drangen drei Schnellboote der zweiten Flotte der südkoreanischen Marine und ein Schiff für die Fischfangleitung des Ministeriums für Fischerei Südkoreas viermal über die seeische militärische Demarkationslinie der nördlichen Seite westlich von der Insel Paengnyeong und südwestlich von der Insel Yeonpyeong bis 6,4 Kilometer in die nördliche Seite ein. Das war der Beginn der planmäßigen militärischen Provokation. Trotz der mehrmaligen Warnung unserer Seite behaupteten die südkoreanischen Schiffe, dass sie auf ihren Gewässern in normalem Dienst seien und wollten ihre Schiffe nicht zurückziehen. Dabei schossen die südkoreanischen Kriegsschiffe mit der 40mm Kalibermaschinenkanone gezielt auf ein Verbindungsschiff der Marine der nördlichen Seite, das auf eigenen Gewässern ein verunglücktes Fischfangschiff nach Hafen zurückzog. Das war eine unverzeihliche Provokation. Das von den südkoreanischen Angriffen betroffene Verbindungsschiff der Marine der koreanischen Volksarmee war ein unbewaffnetes Schiff mit der Mission der Postübertragung und der Verbindung. Diese skrupellose militärische Provokation ist eine absichtliche Verletzung der heiligen Territorialgewässer der DVRK. Darüber hinaus hatte sie es zum Ziel, durch den Beschuss des unbewaffneten Marinenschiffes des Nordens die Lage an das Extreme zu treiben und durch die Einbeziehung der nördlichen Seite in die Provokation erneut die reaktionären Massenmedien zur Irreleitung der Sache als eine nordkoreanische Provokation zu veranlassen. Das ist ein Ausdruck der bösen Absicht der südkoreanischen Seite und ihr gewohnter alter Trick. Nach dieser seeischen Provokation erteilte das südkoreanische Militär unverzüglich dem Fliegerverband auf seiner Luftwaffenbasis in Suwon den Befehl zur Noteinsatzbereitschaft und versuchte wie verrückt diese Angelegenheit zu erwarten. Infolgedessen entwickelt sich die Lage auf diesen Gewässern zur Höchstspannung, in der jederzeit ein Krieg ausbrechen kann. Angesichts der entstandenen Situation sind die Truppen der Südwestfront der koreanischen Volksarmee in die Bereitschaft zur Vergeltung eingetreten und warten auf den Befehl zum vernichtenden Angriff. Die Provokateure werden für immer bereuen, wie sehr bitter die Folge ihres unvernünftigen Präventivangriffs sein wird. Pyongyang, 27. Mai zu C105, 2016.